Mein schönstes Lied, auch heut in der Nacht, in Gutachten, die kleine Serenade. Und wenn erst der Mond leise fließt, dann flüstere ich sacht, gute Nacht, wie die Zeit vergeht, wie schade. Schönstes Lied, auch heut in der Nacht, gib gut Acht, dass die Mutter nicht erwacht.